Anlässlich des 99. Geburtstages der antijapanischen Heldin Kim Jong-suk besichtigten die Frauen der diplomatischen Vertretungen und der Vertretungen der internationalen Organisationen in der DIVJK am 21. Dezember die Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-suk.